Deutschlandfunk. Mitternachtskrimi. Opfer des Verkehrs. Nach einem wahren Kriminalfall. Von Friedrich Bestenreiner. I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Also ich verstehe eines nicht. Du bist in letzter Zeit so zögerlich mit deinen Zahlungen. Aber ist das doch wirklich mein Betrag, diese Rechnung für die Reinigung des Swimmingpools? Wenn ich da an andere Dinge denke. Wir befinden uns im geschmackvoll eingerichteten Frühstückszimmer des Ehepaares Jacques und Louise Doe. Man sitzt bei Café au lait, Croissants und Konfitüre und behandelt ein zwischen Eheleuten nicht selten aufkeimendes Thema, das Geld. Was alles noch gemacht werden müsste, im Haus und am Haus. Genauer gesagt, in und an der in einem noblen Pariser Vorort gelegenen Villa von Monsieur Jacques Doe und seiner Gattin Louise. Die Heizungsanlage und das Dach. Sagt dir das vielleicht etwas? Bitte? Ach so, ja, ja, ja. Natürlich sagt mir das was. Leider. Ist was? Was soll denn sein? In deinem Büro. Jacques Doe betreibt eine renommierte Anwaltskanzlei in der Stadt. Und Madame Doe nimmt das Dasein einer dementsprechenden Anwaltsgattin wahr. Nein. Was soll schon sein? Ja, natürlich. Es wären eine Reihe Reparaturen fällig, ich weiß das. Nicht wären, mein Lieber, sondern sind. Ach ja, du hast ja recht. Es gibt gewisse Schwierigkeiten. Weißt du, die Leute lassen sich nicht mehr scheiden. Ich weiß auch nicht, warum. Betrogen und erpresst wird auch nicht mehr. Nicht einmal die kleinste Schmiergeldaffäre. Keine Parteienspende, kein bestochener Betriebsrat. Und von einem Mord, da kann man überhaupt nur träumen. Ein Jammer. Ach, du musst das nicht ins Lächerliche ziehen. Dein Terminkalender spricht nämlich eine andere Sprache. Und deine Steuererklärung erst recht. Und da möchte ich jetzt wirklich wissen, lieber Jacques, wo das ganze Geld hingeht. Kannst du mir das sagen? Ja, das kann ich, teuerste Louise. Aber gerade du solltest mich lieber nicht danach fragen. Sonst müsste ich dir nämlich antworten, du solltest einmal in deinem Kleiderschrank nachsehen. In deinem begehbaren Kleiderschrank. Soll ich vielleicht nackt auf deinen Empfängen rumstehen? Das wäre eine Show mit deiner Figur. Aber du könntest deine Modelle zum Beispiel auch zweimal tragen. Obwohl, geschmacklos sind alle. Hauptsache teuer. Von den Klunkern, die du im Safe liegen hast und mit denen du dich behängst wie ein Zirkuspferd, da will ich gar nicht erst reden. Du bist ein Arschloch. Ja, genau. Und ein Idiot, der deine Montagsvergnügungen im Casino finanziert. Meine Montagabende. Mein Gott. Ich habe mal die kleinste Freude gönnst zu einem. Und außerdem warst du auch schon dabei. Ja, einmal. Und ich habe das Schlimmste verhindert. Aber eben, nur einmal. Summa summarum. Ich würde in dem Glashaus, in dem du sitzt, nicht mit Steinen nach mir werfen. Dabei habe ich noch gar nicht mit allen Steinen geworfen, Jack. Hast du vielleicht eine Geliebte? Die anderen 50% ehelicher Themen. Die immerwährende, ewige Treue. Bis, dass der Tod euch scheidet. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass du, alter Trottel, noch irgendein weibliches Wesen beeindrucken kannst. Mit deiner Standfestigkeit. Kann er aber doch. Was mit dem bekannten Umstand zusammenhängt, dass eine Suppe, die außer Haus genossen wird, bei gleichem Rezept besser schmeckt als die daheim gekochte. Der Mensch ist so. Und die Männer besonders. Das Essen ist fertig. Jacques, kommst du? Wie das wieder duftet. Und zwar nach Wild, Wacholder, Thymian und Koriander. Denn es handelt sich um einen Bündner Rehpfeffer, den die Dame des Hauses vorzüglich herzustellen weiß. Zündest du bitte die Kerzen an? Den letzten Schlenker bei der Geschmacksabstimmung der Beize, in der das Wildfleisch 10 Tage lang reifen muss, bildet die Zugabe eines Zweiges von der Arve, jenes Nadelbaumes, der an den Hängen des Engadins wächst. Man hat Platz genommen, man speist. Und es schmeckt wieder einmal so wunderbar. Süße Elen, ich liebe dich. Auf dein Wohl. Diese süße Helene, die der Advokat Jacques Do liebt, bewohnt ein geschmackvoll eingerichtetes Appartement. Sie ist Schweizer Herkunft und arbeitet als tüchtige Fremdsprachensekretärin in Paris. Helene ist aber nicht nur süß und tüchtig, sondern auch jung. Gut 20 Jahre jünger als ihr Jacques Do, den sie liebt. Aus was für Gründen auch immer. Apropos Liebe, bleibst du heute? Im Klartext, Frau Helene Kastner will wissen, ob ihr geliebter Jacques Do nicht vielleicht doch das Frühstück im Hause Kastner einzunehmen gedenke. Ach, Helene. Ach, Helene, schon wieder? Helene, schau mal. Wie oft habe ich dieses Helene, schau mal schon gehört? Jacques, wir lieben uns doch. Es bahnt sich jetzt ein Dialog an, wie er sich zwischen Liebenden zu Linken des Öfteren anzubahnen pflegt. Der Dialog um Zeit. Um Liebeszeit. Um Liebeszeiten. Tägliche Liebeszeiten, wöchentliche Liebeszeiten, jährliche Liebeszeiten. Dubai, Malediven, Miami. Seit Jahren höre ich das. Ach Gott, meinetwegen die Adria. Aber nicht einmal bis zum Frühstück kannst du dich entschließen. Der Dialog scheint sich in eine andere, gefährlichere, gleichwohl nicht ungewöhnliche Richtung zu entwickeln. Helene, hör mal. Ich habe demnächst einen Termin in Marseille. Eine ganze Woche lang wahrscheinlich. Und du fährst mit. Eine herrliche Woche in Marseille. Na? Was sagst du dazu? Marseille? Was anderes fällt dir nicht ein? Marseille? Weißt du, wie oft ich schon Marseille gehört habe? Und Straßburg und Lyon, Bordeaux, ganz Frankreich. Termin da, Termin dort. Immer bald, immer demnächst, immer wahrscheinlich. Ach, Jacques, wenn du dich doch nur einmal für etwas entscheiden könntest. Entscheiden, hast du gehört? Für uns. Entscheiden, ja, entscheiden. Immer dasselbe. Wir haben schon 100 Mal darüber gesprochen. Es ist nun einmal so, wie es ist. Wir müssen uns damit abfinden. So. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Du findest dich damit ab, aber nicht ich. Liebling, ich bitte dich. Ich weiß langsam nicht mehr, was das eigentlich soll mit uns beiden. Du kommst nach dem Büro, das ist um 8. Isst, was ich gekocht habe, das geht bis 9. Dann ist gerade noch mal Zeit für eine Flasche Pommery und einmal bumsen. Helene, ich bitte dich. Dann schaust du verstohlen auf die Uhr und um 11 gehst du wieder. Du weißt, unter welchen Zwängen ich stehe. Ich kann mich nicht scheiden lassen. Ich weiß, ich weiß. Die klassische Auseinandersetzung zwischen Ehemann und Geliebter. Geradezu legendär. Zum 1001. Mal, meine Liebe. Wenn ich mich von Louise scheiden lasse, würde mich das ein Vermögen kosten. Es wäre mein Ruin, dein Ruin, unser aller Ruin. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Herr Anwalt, ein Bettler, dass ich nicht lache. Wenn du deine verblödeten Passionen nicht hättest, diese Fliegerei, diese Rallyes, da hättest du Geld genug und müsstest dich vor einer Scheidung nicht fürchten. Was ist denn das für eine Ehe, die du führst? Was ist das für eine jämmerliche Ehe? Bespringst du sie eigentlich immer noch, die fette alte Assel, damit sie deine Passionen toleriert? Hey, ich hab dich was gefragt. Ja, du hast mich was gefragt und ich hab's gehört. Frag mich besser, was das Appartement hier, das ich dir geschenkt habe, gekostet hat. Samt Einrichtung. Und das alles für eine Portion Bündner Rehpfeffer, eine Flasche Pommery und eine Nummer hinterher. Was sagst du da? Du hast die grenzenlose Geschmacklosigkeit, mir vorzurechnen, was du mir geschenkt hast? Hab ich vielleicht jemals mein Geschenk an dich zur Sprache gebracht? Das Geschenk meiner Jugend, das Geschenk eines ganzen bisher gelebten Lebens, das du jetzt glaubst, mit deinem stinkenden Geld abzahlen zu können? Es sollte nicht für möglich gehalten werden können, wie blitzartig eine vordem zärtliche Stimmung zwischen zwei einander Liebenden plötzlich in aufflammenden Hass, man verzeihe diese emotionale Ausdrucksweise, umzuschlagen imstande ist. Wenn nicht nur Zeit, sondern auch wie jetzt, oh Jammer, Geld im Spiel ist. Das muss ich mir nicht länger anhören. Raus! Raus! Mesdames, Messieurs, faites vos jeux. Rien ne va plus. Une rouge impair, premier manque. Madame Do hat zwecks Wahrnehmung ihres montäglichen Vergnügens am Roulette-Tisch Platz genommen und auf die 33 gesetzt. Rien ne va plus. 33, moi, impair, gratuliere, Madame. Sie haben mit der 33 10.000 Euro gewonnen. Dankeschön. Ich bin eben ein Glückskind. Ein Herr im nachtblauen Smoking ist an den Spieltisch getreten. Offensichtlich in der Absicht, mit Madame Do ins Gespräch zu kommen. Werden Sie weiterspielen? Ich denke schon. Dann werden Sie Ihre 10.000 Euro wieder verlieren. Und das wäre doch schade. Es ist mein Geld, Monsieur. Mesdames, Messieurs, faites vos jeux. Plein. Und zwar auf die 5. Das ist meine Glückszahl. Die 5. 5 ist des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem und Bösem ist gemischt, so ist die 5 die erste Zahl aus Grad und Ungrad. Rien ne va plus. 8, noir, père, manque. Oh Gott. Die 8, die Zahl des Gleichgewichts im Kosmos, das Zeichen für Unendlichkeit. 8 Blätter hat die Lotusblüte und 8-fach ist Buddhas rechter Weg des Lebens. Aber wie dem auch sei. Madame haben verloren. Wie ich es Ihnen vorhersagte. Sie haben mir nichts zu sagen und auch nichts vorherzusagen. Wer sind Sie überhaupt? Jemand, der Ihnen ein anderes Spiel vorschlagen möchte. Ein anderes Spiel? Beim Roulette stehen die Chancen 1 zu 37, um mit einer einzigen Zahl, also mit Plan, zu gewinnen. Bilden Sie sich etwa ein, Sie erzählen mir damit was Neues? Mein Spiel hat nur 2 Möglichkeiten. Es wird mit 2 Karten gespielt. Rot und Schwarz. Ja und nein. Die Chance zu gewinnen beträgt 50%. Interessiert? Tut mir leid, Monsieur, ich habe keinen Cent mehr in der Tasche. Der Croupier hat meinen letzten Jeton kassiert. Genau deswegen schlage ich Ihnen mein Spiel ja vor. Wenn Sie gewinnen, ersetze ich Ihnen Ihren Verlust. 10.000 Euro? 10.000 Euro. Und wenn ich verliere? Sie tragen ein wunderbares Collier. Ach, auf mein Collier haben Sie es abgesehen. Sie sind verrückt. Das ist das Doppelte wert. Sie selbst, Madame, wären weit mehr als das Doppelte wert. Wie soll ich das verstehen? Dass Sie Ihr Collier gerne behalten können. Ich habe von Anfang an, als ich Sie zum ersten Mal erblickte, Madame, nicht das Collier im Auge gehabt, sondern die Trägerin dieser Preziose. Wir könnten eine Variante meines Spieles spielen. Und die wäre? Nicht rot und nicht schwarz. Sondern? Auch nicht Karo oder Treff. Haben Sie noch andere Karten? Nur eine noch. Herz und Herz. Was soll das? Ein Spiel, bei dem Sie nur gewinnen können, Madame. Die Seligkeit eines Augenblicks verlängert das Leben um 1000 Jahre. Japanisches Sprichwort. Mit einem Wort, Sie wollen mich vögeln. Und wie stellen Sie sich diese japanische Methode der Lebensverlängerung vor? Madame Do, mit ihrem wertvollen Collier um den Hals, sieht den Herrn im nachtblauen Smoking an, und der Herr im nachtblauen Smoking sieht Madame mit ihrem wertvollen Collier an. Ihre Blicke kreuzen sich und bleiben, wie man so sagt, aneinander hängen. Darf ich bitten, Madame? Wir nehmen den Lift. Armand? Armand? Armand? So, mach doch Licht. Wo bist du denn? Ach, wo sind diese verdammte Lichtschalter? Aber der Herr im nachtblauen Smoking, von dem wir jetzt wissen, dass er Armand heißt, ist weg. Einfach weg. Und mit ihm das wertvolle Collier, das Madame Do bis zum Betreten des Separés noch um ihren schönen weißen Hals getragen hatte. Du isst ja gar nichts. Hast du keinen Appetit? Nein. Die guten Lammkoteletts. Gene. Mit grünen Bohnen. Und Kartoffelgratin und ein Leibgericht. Das soll doch nicht kalt werden. Du kannst Lamm nicht kalt werden lassen. Und den Gratin. Das Fleisch ist ohnehin wieder teurer geworden. Ja, ja. Und deinen Wein hast du auch nicht getrunken. Den guten Primeur, was ist denn? Man befindet sich in der bescheiden eingerichteten Wohnküche des Ehepaars Léonie und Eugène Fon. Nicht in einem Nobelvorort von Paris und auch nicht in Paris überhaupt, sondern in der Provinz. Ein Mietshaus, ein dritter Stock. Blick auf eine Brücke, die über das Gelände eines Rangierbahnhofs führt. Nicht gerade das, was man als Adresse bezeichnen könnte. Er hat mir gekündigt. Was hat er? Gekündigt? Wer? Bernard. Bernard hat dir gekündigt? Ja, du, gefeuert kannst du auch sagen. Um Gottes Willen. Gekündigt? Ja, warum denn? Warum? In der heutigen Zeit? Da fragst du noch, warum? Zu alt, zu langsam, zu wenig Umsatz, zu viele Spesen, Unkosten und so weiter und so weiter. Die wollen einen einfach loswerden. Nach 30 Jahren bei der Firma, für die du dich abgerackert hast, das ganze Jahr. Auf und ab, kreuz und quer durch ganz Frankreich, bei jedem Wetter. Diese Manager. Dieses überhebliche Gesocks im Nadelstreifen mit ihrer konzilianten Arroganz. Und dann diese Beraterfirmen mit ihren Unternehmensphilosophien. Aus Amerika natürlich, woher denn sonst? Läuft doch alles darauf hinaus, den Leuten die Arbeit zu stehlen. Was machen wir jetzt mit dem neuen Wagen? Mit der Leasingrate? Weiß ich auch nicht. Aber ich brauche ihn, wenn ich woanders wieder anfangen soll. Das mit den Teddybären und den Spielzeugeisenbahnen war ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Ja, aber es hat uns 30 Jahre lang ernährt. Und wir konnten uns auch ein bisschen was leisten. Der Hund muss raus. Ich geh schon, hm? Bloß mal über die Brücke. Ist doch was. Hm? Und trink den Beaujolais. Dann wird dir leichter. Wir werden schon sehen. Frau Léonie Fon überquert mit dem Hund, der sich mehrere Male zu bekannten Zwecken an markanten Stellen aufhält, die Straße. Dann betritt sie die Eisenbahnbrücke, unter der Züge hindurchrollen. Ein immer wieder fesselnder Anblick. Milou! Milou! Komm sofort zurück! Mein Fuß! Milou! Sag mal, kannst du eigentlich auch etwas anderes, als bei Tisch die Zeitung zu lesen? Bitte? Ach so, ja, ja. Könnte ich, ja. Wenn ich wollte. Man ist wieder in Paris, sitzt wieder beim Frühstück und führt die für das Ehepaar Jacques und Louise Do typische Konversation. Weißt du was? Ich will sogar, hör mal, was in der Zeitung steht. Auf einer Eisenbahnbrücke in Clermont-Ferrand wurde eine Frau, Leonie Font, die mit ihrem Hund spazieren ging, von einem Laster angefahren und über die Brüstung geworfen. Gerade als unter der Brücke ein mit Sand beladener Güterzug vorbeifuhr. Die Frau fiel auf einen Sandhaufen, erlitt einige Quetschungen und Schürfungen und wurde nach ärztlicher Kontrolle aus dem Spital entlassen. Ne? Was sagst du dazu? Ich meine, das ist doch ein interessanter Fall. Ja, in gewissem Sinne, natürlich. Ja, was heißt in gewissem Sinne? Und weiter denkst du dir nichts dabei? Die Frau hat eben Glück gehabt. Na, ich denke mir schon was dabei. Na? Ach Gott im Himmel, manchmal bist du wirklich schwer vom Begriff. Ich denke, du solltest der armen Frau behilflich sein. Ich? Wem denn? Dieser... Frau Font, ja, so heißt sie. Ich meine, wenn du schon findest, dass es mit den Finanzen zurzeit etwas eng ist, dann solltest du auch etwas dagegen tun. Die Finanzen, die Monsieur Do im Kopfe umhergehen. Eng ist da genau der richtige Ausdruck. Das Dach, die Heizung und dann die Raten für Helenes Eigentumsappartement. Eng, eng, eng. Das Leben ist eines der schwersten. Du bist ja auch nach Lille, Montbrison und Cancale gefahren. Ach so. So meinst du das? Oh, genau so, meine Liebe. Lille, Montbrison, Cancale. Weißt du, was die von mir wollen? Die auf dem Arbeitsamt. Ich soll einen Kurs machen. Computer. Dann bestünde die Möglichkeit, mich in einem Büro unterzubringen. Ich und Computer. In einem Büro. Großraumbüro womöglich. Oh Gott, Leonie. Ich bin 55 Jahre alt. Aber man muss heutzutage eben ein ganzes Leben lang lernen. Mhm. Und immer wieder lernen und umlernen. Heißt es. Ja, heißt es. Sagen Sie im Arbeitsamt auch. Es wäre vielleicht gar nicht das Dümmste. Du solltest mit der Zeit vielleicht auch einmal ein ruhigeres Leben haben. Du bist doch auch nicht mehr der Jüngste. Und immer Vollgas. Ja, Vollgas. Das mag ich. Ich bin Kaufmann, reisender Kaufmann. Ich bin ein Leben lang kreuz und quer durch Frankreich gefahren und kenne alle Spielzeugläden. Habe mit den Leuten gesprochen, die Leute mit mir. Ich war überall bekannt. Das war ein Leben. Ja, und Tag und Wochen lang nicht daheim, in meinen fremden Betten. Na. Von Ort zu Ort, von Hotel zu Hotel. Aber ja, das war mein Leben. Das habe ich gern gehabt. Fahren, reden, verhandeln, verkaufen. Aber jetzt? Büro, Papier, Computer. Vielleicht lernst du da auch nette Leute kennen. Hm. Und dann, vielleicht verdienst du ja auch etwas mehr. Hm. Nicht immer diese unsicheren Provisionen, je nachdem, wie viel du verkauft hast. Ja. Vielleicht könnten wir einen Kredit aufnehmen. Für eine andere Wohnung. Eine andere Wohnung? Denkst du immer noch an die kleine Leonie? Ja. Hier muss ich immer an Leonie denken. Guten Tag. Im Rahmen der Tür, zu der im dritten Stock des Mietshauses neben dem Rangierbahnhof von Clermont-Ferrand gelegenen Wohnung des Ehepaares Fond, steht in der schlichten Tracht frommer Frauen eine Ordensschwester. Gelobt sei Jesus Christus, sagt die fromme Frau und bekreuzigt sich. Ich bin Schwester Immaculata von der Compagnie des Filles de la Charité. Darf ich eintreten? Jeanne, kommst du mal? Aber Schwester Immaculata ist bereits eingetreten. Es ist mein Auftrag, im Rahmen der Compagnie des Filles de la Charité Menschen in Situationen beizustehen, in denen sie dieses Beistandes bedürfen. Sie, Madame Fond, haben einen Unfall erlitten. Keinen besonders schweren Unfall. Gelobt sei Jesus Christus. Aber in einigen so gelagerten Fällen, wie es der Ihre ist, Madame Fond, sind Spätfolgen aufgetreten. Gravierende Spätfolgen. Sie machen mir ja Angst. Ganz im Gegenteil. Bei einigen der Unfallopfer, von denen wir wissen, sind diese Spätfolgen erst nach einigen Wochen, ja Monaten, aufgetreten. Die betreffenden Personen sind von Angstzuständen befallen worden. Halluzinationen, Depressionen bis hin zur völligen Arbeitsunfähigkeit. Schwester Immaculata lässt ihre Schilderung einige Augenblicke auf das ziemlich ratlose Ehepaar wirken. Aber es ist ja nicht so, dass wir nicht etwas dagegen unternehmen können. Und dieser Camionfahrer, der den Unfall verschuldet hat, muss natürlich zur Rechenschaft gezogen werden. All das, Madame und Monsieur Fond, werde ich veranlassen, wenn Sie mir dazu Ihre Einwilligung geben. Ich kenne alle Schritte, die jetzt unternommen werden müssen. Fülle die Formulare aus, leite die ärztlichen Untersuchungen in die Wege und so weiter und so fort. Eine Menge Bürokratie. Ärztliche Untersuchungen, sagen Sie? Aber ich bin doch schon ärztlich untersucht worden. Ja. Mehrmals Madame, sogar. Madame, ich bin überzeugt, dass die weiteren ärztlichen Untersuchungen zu einem Ergebnis kommen werden, das die Zahlung einer Invalidenrente rechtfertigt. Invalidenrente? Für mich? Und Schwester Immaculata erklärt Madame Leonie Fond und ihrem Gatten Eugène Fond, der soeben arbeitslos geworden war, was in der nächsten Zeit alles unternommen werden muss, um in den Genuss einer Invalidenrente zu gelangen. Eine Zwischenfrage, Schwester. Alles, was jetzt unternommen werden soll, zahlt die Krankenkasse? Nein, die Kosten übernimmt selbstverständlich die Compagnie des Filles de la Charité. Schwester Immaculata bekreuzigt sich und küsst das goldene Kreuz, das sie an einem Anhänger um den Hals trägt. Aber ich nehme an, dass Sie, wenn alles günstig für Sie gelaufen sein wird, das Bedürfnis haben werden, dem Orden eine kleine Spende zukommen zu lassen. Üblich ist es, einen monatlichen Betrag von einem Drittel der Rente, die Sie bekommen werden, auf ein Konto zu überweisen, das ich noch benennen werde. Mit diesen Worten verabschiedet sich Schwester Immaculata und eilt zum Bahnhof, um noch rechtzeitig ihren Zug nach Paris zu erreichen. Mir ist nicht ganz wohl bei dieser Sache. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Dass sie so viel Geld haben will. Für den Orden. Diese Compagnie des Filles de la Charité, ein Drittel der Rente und das jeden Monat. Ach, in diesem Leben musst du für alles zahlen. Ich sag dir was. Nimm jetzt einmal die Pillen, die dir die Schwester gegeben hat, und mach alles, was sie gesagt hat. Und dann sehen wir weiter. Was sind denn das für Pillen? Alpha Perbiotal Forte. Für Risiken und Nebenwirkungen tragen Sie Ihren Arzt zum Apotheker. Das steht auf der Schachtel. Und Leonie Fond nimmt das Alpha Perbiotal Forte regelmäßig ein. Genau nach Vorschrift. wie die fromme Schwester Immaculata gesagt hat. Verbringt ihre Zeit im dunklen Schlafzimmer, wie die fromme Schwester Immaculata gesagt hat. Ernährt sich mit Gemüse und Obst, wie die fromme Schwester Immaculata gesagt hat. Und schließlich erhält Leonie Fond einen Termin in der Klinik. Wie die fromme Schwester Immaculata gesagt hat. Bitte steigen Sie auf die Waage. Waage? Ja, Leonie soll auch. Sie wiegen knapp 40 Kilogramm. Das ist sehr wenig. Wenig, ja. Kommen Sie bitte. So. Sie sind 1,55 Meter groß. 55. Ja, Leonie, hörst du? Kommen Sie bitte hier. Darf ich? Ihr Blutdruck beträgt 210 zu 100. Das ist zu hoch, viel zu hoch. Ja, Leonie hat keinen Blutdruck mehr. Bitte lesen Sie diese Tafel. Welche Tafel? Die Tafel vor Ihnen, hier, mit den Buchstaben. Das sind keine Buchstaben. Auf der Tafel sind doch Buchstaben. Sehen Sie die nicht? Da ist keine Tafel. Direkt vor Ihnen. Nehmen Sie Ihre Brille. Das ist nicht meine Brille. Nicht Ihre Brille? Nein, das ist nicht meine Brille. Das ist Leonies Brille. Oh Gott, das ist Leonies Brille. Sie sind Leonie, Madame Fond. Leonie, meine Tochter, mein Kind, Ihre Brille, Ihre Sonnenbrille. Sie haben ein Kind? Eine Tochter? Leonie auch? Leonie? Also, davon steht nichts in meinen Unterlagen. Sie hat ein rotes Kleid an. Sie ist ertrunken in dem Teich. Wir sind auf dem Land und da ist der Teich. Leonie spielt, das grüne Wasser, alles voll Schlamm und Schlingpflanzen und ihre Sonnenbrille. Sie hat ihre Sonnenbrille auf, das ist ihre Sonnenbrille, nicht meine. Da kann ich nicht durchsehen. Frau Fond, lesen Sie. R-N-V. Ich kann nichts lesen. Das ist keine Tafel. Das ist ein Teich. Monsieur Fond, was ist mit Ihrer Tochter? Mit unserer Tochter? Ja, Ihre Tochter. Sie heißt auch Leonie. Ach so. Wissen Sie, Leonie, meine Frau, hatte eine Fehlgeburt oder eine Frühgeburt. Es war ein Mädchen. Es sollte auch Leonie heißen. Nach ein paar Tagen starb sie, vor 20 Jahren. Leonie, meine Frau, kann seither keine Kinder mehr bekommen. Das tut mir leid. Hat Ihre Frau diese Wahnvorstellungen schon immer gehabt? Seit der Fehlgeburt? Oh nein, nein. Seit dem Unfall? Ja. Erst seit kurzem. Seit dem Unfall. Wie Schwester Immaculata es gesagt hat. In der Tür der Mietswohnung im dritten Stock in Clermont-Ferrand steht diesmal nicht die fromme Schwester Immaculata, sondern der Briefträger. Hallo. Merci. Da ist er. Leonie, Leonie, da ist der Brief von der Versicherung, auf den wir so lange gewartet haben. Deine Rente, Leonie. Leonie, wo bist du? Leonie, du komm doch, lies das. Leonie, Leonie, wo bist du denn? Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Wer ist, der uns Hilfe bringt, dass wir Gnad erlangen? Barmherziger Heiland, du ewiger Gott, lass uns nicht versinken in des bitteren Todes Not. Amen. Und so nimmt die Welt Abschied von Frau Leonie Fond, die im vorliegenden Fall leider nicht mehr in den Genuss ihrer Invalidenrente gekommen ist. Musik. Wir befinden uns jetzt vor dem Tribunal de Grande Instance in Paris. Sehr geehrte Damen und Herren Geschworenen, zweimal ist die Brücke von Clermont-Ferrand einer Frau zum Verhängnis geworden. Ein erstes Mal, als diese Frau von einem unachtsamen Kraftwagenlenker über das Geländer der Brücke gestoßen und dabei wie durch ein Wunder kaum verletzt wurde. Das zweite Mal, als sich besagte Frau in einer offenbar abgrundtiefen Verzweiflung selbst von dieser Brücke vor einen darunter hindurchfahrenden Zug stürzte. Beide Ereignisse stehen in einem ursächlichen Zusammenhang. Dieser unglückliche Mensch nämlich, Madame Léonie Fon, ist das Opfer eines verabscheuungswürdigen Verbrechens geworden. Dass dieses Verbrechen nun unmittelbar vor seiner endgültigen Aufklärung steht, ist der Unermüdlichkeit und Raffinesse der Polizei, nicht zuletzt aber auch dem sagenhaften Wirken von Kommissar Zufall zu verdanken. Im Mittelpunkt dieses Verbrechens, sehr geehrte Damen und Herren Geschworenen, steht diese Frau, die Sie hier auf der Anklagebank sehen. Angeklagte, bekennen Sie sich des Ihnen zur Last gelegten Verbrechens schuldig oder unschuldig? Unschuldig. Ich rufe den Zeugen, Monsieur Eugène Fon. Euer Ehren. Monsieur Fon, erkennen Sie eine der Personen, die Sie auf der Anklagebank vor sich sehen? Ja, Euer Ehren. Und welche Person ist das? Die Dame auf der Anklagebank. Ist das die einzige Person, die Sie wiedererkennen? Ja, Euer Ehren. Und wer ist diese Person? Das ist Schwester Immaculata von der Compagnie des Filles de la Charité. Ach. Unter diesem Namen hat sich diese Person Ihnen und Ihrer Frau vorgestellt. Unter diesem Namen? Und nicht unter Ihrem richtigen Namen Louise Do. Nein. Sie haben diesen Namen Louise Do noch nie zuvor gehört? Noch nie vorher, Euer Ehren. Und Sie glaubten daher der frommen Ordensschwester Immaculata von der Compagnie des Filles de la Charité gegenüberzustehen, als diese ihre Wohnung betrat. Und auch Ihre Frau, Léonie Fon, glaubte das. Euer Ehren, wir hatten keinen Grund, das nicht zu glauben. Wir sahen eine fromme Frau vor uns. Sie bekreuzigte sich und sprach im Namen Jesu. Die Schwester nahm Anteil an dem, was meiner Frau zugestoßen war, und wollte ihr helfen. Und Ihnen war diese Hilfe willkommen? Natürlich war diese Hilfe willkommen. In meiner, ich meine, in unserer Lage, sehr willkommen und, sogar. Worin bestand diese Hilfe? Schwester Immaculata sagte, dass bei meiner Frau möglicherweise Spätfolgen des Unfalls auftreten würden. Angstzustände, Depressionen, Halluzinationen. Aber diese Zustände waren zu dem Zeitpunkt, als Sie Schwester Immaculata zum ersten Mal begegneten, bei Ihrer Frau noch nicht eingetreten. Nein. Und was geschah dann? Schwester Immaculata meinte, meine Frau hätte Anrecht auf eine Invalidenrente und drängte sie dazu, eine solche zu beantragen. Aber Sie bzw. Ihre Frau hatten zu diesem Zeitpunkt von sich aus keine Invalidenrente beantragt? Nein. Natürlich nicht. Denn zu diesem Zeitpunkt, als Louise Dober Ihnen als Schwester Immaculata vorstellig wurde, waren diese Spätfolgen des Unfalls bei Ihrer Frau noch gar nicht aufgetreten. Sie traten dann aber tatsächlich später auf. Ja, sie traten dann tatsächlich auf. Aber doch nicht als Spätfolge des Unfalles Ihrer Frau. Ja, nein, wir wussten das auch nicht. Genau wussten wir das nicht. Diese Zustände traten erst auf, nachdem Madame Do ihrer Frau Abmagerungspillen verschrieben hatte, die sie regelmäßig einnehmen sollte und ihre Frau angewiesen hatte, sich in einem dunklen Raum aufzuhalten. Leonie, meine Frau, magerte entsetzlich ab. Und zwar schnell. In ein paar Wochen. Sie wog nur mehr 40 Kilogramm. Und hat Frau Do Ihre Frau angewiesen, bei der ärztlichen Untersuchung der Versicherungsgesellschaft so zu tun, als sei sie depressiv und habe Angstzustände? Ja, das hat sie. Die Angeklagte hat also ihre Frau zum Simulieren verleitet, beziehungsweise angestiftet, damit ihrer Frau Leonie Font eine Invalidenrente zugesprochen wird, von der die angeblich fromme Schwester Immaculata monatlich ein Drittel als Honorar, als angebliche Spende für die Compagnie des Filles de la Charité verlangte. Das ist eine Lüge! Angeklagte! Eine Lüge, eine infame Lüge! Ich kenne diesen Mann nicht. Ich habe ihn nie in meinem Leben gesehen. Ich kenne seinen Namen nicht, kenne seine Frau nicht. Ich habe nie Schwesterntracht getragen. Ich habe mich nie Immaculata genannt und ich war nie in Clermont-Ferrand. Alles gelogen. Ich rufe die Zeugen Bressac, Mayer und Lagrange. Drei ältere Männer nehmen jetzt auf der Zeugenbank Platz. Monsieur Bressac, Charles Bressac, würden Sie sich bitte zu mir zum Richtertisch begeben. Der Zeuge Charles Bressac erhebt sich, verlässt die Zeugenbank und geht zum Richtertisch. Aha, Sie können sich also bewegen, Monsieur Bressac. Sie können gehen, und zwar ziemlich flott. Das deutet auf eine schnelle Heilung hin, das ist erfreulich. Monsieur Bressac, kennen Sie diese Person? Der Richter deutet auf Louise Do. Ja, Euer Ehren. Wie heißt sie? Das ist die Schwester Immaculate von der Compagnie des Filles de la Charité. Ist es richtig, dass diese Schwester Immaculata von der Compagnie des Filles de la Charité, in Wirklichkeit Louise Do, Sie dazu überredet hat, eine Lahmheit zu simulieren? Ja, das habe ich in einem Verfahren bereits ausgesagt. Gestanden haben Sie es richtig, in dem von diesem abgesonderten Verfahren, das wegen Versicherungsbetruges gegen Sie geführt wird. Ja, Euer Ehren. Auch die beiden anderen Zeugen, Meyer und Lagrange, der eine aus Montbrison, der andere aus Cancale kommend, geben zu, von Louise Do zur Simulation von Blindheit und Taubheit angestiftet worden zu sein. Nur um jetzt wieder Adler gleich sehen, beziehungsweise das Gras wachsen hören zu können. Das Ende der tragischen Geschichte von Leonie Font dokumentiert ihr Abschiedsbrief, der dem Gericht vorliegt. Der Vorsitzende nimmt die Brille ab, putzt sie etwas umständlich und entfaltet dann ein Papier. Sie habe, schreibt sie darin, in einer nahezu unleserlichen Schrift, aus der die körperliche und seelische Zerrüttung der Schreiberin dieses Abschiedsbriefes hervorgeht, ein weiteres Leben in Lüge und Betrug nicht mehr ertragen können. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Bitte erheben Sie sich von Ihren Sitzen. Nachdem die Damen und Herren Geschworenen die Hauptangeklagte Frau Louise Do in allen Anklagepunkten für schuldig befunden haben, ergeht folgendes Urteil. Frau Louise Do wird wegen Anstiftung und Anleitung einer Person zur Ausübung eines Versicherungsbetruges, der ursächlich den Tod besagter Person durch Selbstmord zur Folge hatte, zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Ihr mitangeklagter Ehemann Jacques Do, der angab, seiner Frau nur die Zeitung vorgelesen zu haben, wird als Auslöser des verbrecherischen Geschehens zu einer Haftstrafe von 3 Monaten verurteilt. Der Richter spricht noch ein Schlusswort. Ihrem Hang zu übertriebenem Luxus, Ihrer Spiel- und Geldsucht, Ihrem Lebenswandel jenseits von Anstand und Sittlichkeit und nicht zuletzt der Gewissenlosigkeit Ihren Mitmenschen und dem Gesetz gegenüber, haben es Madame und Monsieur Do zu verdanken, dass Sie von erfolgreichen, angesehenen und unbescholtenen Bürgern zu vorbestraften Kriminellen geworden sind. Dass Sie nicht nur einen Mitmenschen in Verzweiflung und Tod gestürzt haben, sondern auch ihrem eigenen Leben eine fatale Wendung zugefügt haben. Monsieur Do? Ja? Hören Sie, ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Ich habe alle schlechten Nachrichten dieser Welt schon gehört, also schießen Sie los. Monsieur Do, Ihre Frau ist tot. Ach. Sie hat sich in ihrer Zelle erhängt. Ach, und das halten Sie für eine schlechte Nachricht? Liebling, ich bin frei. Total frei. Ich bin frei. Und wir heiraten. Ich liebe dich. Ach. Kastner? Ach du, schön, dass du anrufst. Ja, natürlich. Ich weiß ja, dass du kommst. Käsespätzli. Also, tschüss. Wir warten das. Aus Helene Kastners italienischer Küche duftet es nach gedünsteten Zwiebeln und geschmolzenem Emmentaler. Wir warten dieser Käsespätzli. Ha? Muss ich eifersüchtig sein? Lach nicht. Ich teile nicht. Und deshalb, meine süße Helene, heirate mich. Komm, komm, küss mich. Du bist doch ein Krimineller. Im Knast gesessen und aus dem Blechnapf gefressen. Ein Schandfleck für deinen ganzen Berufsstand. Die Anwaltskammer hat dir die Lizenz entzogen. Welcher Mensch will sich denn schon von einem Verbrecher verteidigen lassen? Und von was willst du jetzt leben? Von mir vielleicht, als deine angetraute Ehefrau. Das ist schlimm. Das ist sogar sehr schlimm. Wohin doch der Lauf des Lebens, der Strom des Schicksals, mit seinen Strudeln und Wirbeln eine Liebe treiben kann? Eine einstmals so große Liebe? Ich freue mich. Endlich einmal aus diesem Paris heraus. Ein blaues Meer, ein weißes Segel, eine Mütze voll Wind, eine Welle voll Wasser und unsere Herzen voll Sonne. Die Tickets sind da, ja. First Class. Und die Hotelvoucher. Ja. Und natürlich der Chartervertrag für die Segeljacht. Alles okay. Da ist jemand an der Tür. Ich rufe gleich zurück. Du? Ja, ich. Du wagst es, dich noch einmal bei mir sehen zu lassen? Ja, ein letztes Mal. Mein Wort. Bist du verrückt? Es heißt ja, eine Liebesgeschichte ist dann erst richtig zu Ende, wenn sie ihr denkbar schlechtestes Ende genommen hat. Und darauf scheint es jetzt wohl hinauszulaufen, so wie die Dinge liegen. Ja, liebe, süße Helene, ja, ich bin verrückt. Verrückt nach dir. Aber das wolltest du nie verstehen. Und jetzt will ich nicht mehr, dass du es verstehst. Now he's gone, I don't know why. And till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Sie hörten Opfer des Verkehrs von Friedrich Bestenreiner. Der Erzähler war Klaus Degenhardt, als Jacques und Louise Do, André Jung und Annemarie Kuster, Helene Kastner, Gabriela Steinmann, Eugenie und Leonie Fon, Sigi Schwintek und Isabel Menke. In weiteren Rollen Yves Räber, Christian Intorp, Norbert Schwintek, Gottfried Breitfuß und andere. Regie Karin Berry. Produktion Schweizer Radio DRS 2009.